Schmeling sei einmal einen Baumstamm quer über die Schultern gelegt, zu Fuß den ganzen Weg von seinem Sommerhaus im benachbarten Kurort bis zur Badewiese im Dorf gegangen. So hat der seine Armmuskeln trainiert, hatte der Junge aus dem Dorf zu ihr gesagt. Sie hatte gesagt, das glaube sie nicht. Und der Junge hatte gesagt, doch, er sei selbst dabei gewesen, als Schmeling eintraf. Auf der Badewiese habe Schmeling den Baumstamm abgeworfen, als sei der aus Papier, habe sich einmal gestreckt, sei dann ins Wasser gesprungen und so weit hinausgeschwommen, dass man ihn gar nicht mehr habe sehen können. Ein Dörfler habe gerufen, Menschenskind, unser Schmeling ersäuft. Er habe das damals geglaubt und den Dörfler inständig gebeten, hinterher zu schwimmen und den Boxer zu retten. Dabei sei das nur ein Scherz gewesen. Von den 120 Menschen im Waggon ersticken während der zweistündigen Fahrt ungefähr 30. Weil sie ein elternloses Kind ist, gilt sie, wie auch einige Alte, die nicht mehr gehen können, und ein paar, die während der Fahrt den Verstand verloren haben, als Hindernis für den reibungslosen Ablauf und wird deshalb gleich nach der Ankunft beiseite getrieben, an einem Kleiderhaufen vorüber, der so hoch ist wie ein Berg. Nackliger, muss sie denken, und erinnert sich an ihr eigenes Lächeln, das sie damals gelächelt hat, als sie vom Gärtner den komischen Namen der Untiefe erfuhr. 2 Minuten lang wölbt sich über ihr ein leicht bewölkter, weißlicher Himmel, so wie am See immer kurz vor dem Regen. 2 Minuten lang atmet sie den Geruch nach Kiefern ein, den sie so gut kennt. Nur die Kiefern selbst kann sie wegen des hohen Zauns nicht sehen. Ist sie tatsächlich nach Hause gekommen? 2 Minuten lang spürt sie den Sand unter den Schuhen, auch ein paar kleine Feuersteine und Kiesel aus Quarz oder Granit. Bevor sie die Schuhe für immer auszieht und sich auf das Brett stellt, um sich erschießen zu lassen. Nichts Schöneres, als mit offenen Augen zu tauchen. Hinzutauchen bis zu den schimmernden Beinen von Mutter und Vater, die eben schwimmen waren und nun durch das flache Wasser zurück zum Ufer warten. Nichts Schöneres, als sie zu kitzeln und durchs Wasser gedämpft zu hören, wie sie kreischen, um ihrem Kind eine Freude zu machen. 3 Jahre lang hat das Mädchen Klavierspielen gelernt. Aber jetzt, während sein toter Körper in die Grube hinunterrutscht, wird das Wort Klavier von den Menschen zurückgenommen. Jetzt wird der Rückwärtsüberschlag am Reck, den das Mädchen besser beherrschte als seine Schulkameradinnen, zurückgenommen. Und auch alle Bewegungen, die ein Schwimmender macht. Das Greifen nach Krebsen wird zurückgenommen, ebenso wie die kleine Knotenkunde beim Segeln. All das wird ins Unerfundene zurückgenommen. Und schließlich, ganz zuletzt, auch der Name des Mädchens selbst, bei dem niemals mehr jemand es rufen wird. Doris. Der Gärtner. Im Winter bringt der Gärtner die schon abgelagerten Scheite aus den früheren Jahren mit der Schubkarre zum Haus hinauf und heizt für die Hausherrin und ihre Nichte den Ofen. Er beschneidet Apfel und Birne. Im Frühling hilft er der Hausherrin beim Hinuntertragen der Kisten, in denen sie alles Wertvolle verstaut hat, um es vor den Russen zu retten. Er bringt Ruder und Dollen, als sie mit dem Boot hinausfahren will, um die Kisten auf der Untiefe des Nackligen zu versenken. Als die Russen kommen, stellen sie an die 200 Pferde in den Garten, etwa 70 auf die kleinere Wiese direkt vor dem Haus und etwa 130 auf die größere, zur Rechten des Weges, der zum See hinabführt. Die Pferde scharren mit ihren Hufen im Boden, der gerade taut und sich innerhalb eines Tages in einen Morast verwandelt. Die Pferde fressen, was sich ihnen ringsum an Futter bietet. Die frischen Blätter und Blüten des Forsythienstrauchs, die jungen Triebe der Tannenbüsche und die Knospen von Hasel und Flieder. Die Russen beschlagnahmen den gesamten Honigvorrat. Zu dieser Zeit hat der Kartoffelkäfer in gegenläufiger Bewegung zur Marschrichtung der Rotarmisten die Sowjetunion bereits erreicht und schickt sich an, die Kartoffelfelder, die von den Deutschen verschont geblieben sind, leer zu fressen.